Die Revue der Moranbong Band des verdienten staatlichen Chorensembles und des Künstlerensembles Wang Zesan findet im Bezirk Gangwon mit großem Publikumserfolg weiter statt. Das Freilichttheater der Jugend Songdoen wimmelte jeden Tag von zahlreichen Besuchern aus den Städten und Kreisen im Bezirk. Auf die Bühne wurden gebracht Herren-Solo und Herren-Chor mit dem Lied, das Lied für die mütterliche Partei, Herren-Trio und Herren-Chor mit dem Lied, Nur auf den Weg zum Sozialismus, Leichtmusik, Pyongyang ist am besten, Erzählung und Gedicht, Bezirk Gangwon, ruhmreicher Ort, Tanz, Laufen wir der Zukunft entgegen, Tipptanz, die Jugendzeit, Damenkleinchor mit den Liedern, Ruhm des Menschenlebens, Lied vom reichen Fangertrag auf der See und Apfelmeer am Fuße des Berges Zoll. Die Darbietungen gaben den Zuschauern die feste Überzeugung, dass das Südkorea unter der Führung von Kim Jong-un auf dem geraden Weg zur Souveränität, Songun und Sozialismus immer sieg- und ruhmreich ist und ernteten viel Beifall. Die Revue geht weiter.